Münsternsprecher Telekom, Diesenbachstraße, Mittwoch an Radio Aporé. Der Kinderwagen mit Bärchenmuster und gelb-blauen Design wurde entfernt. Die gelben Zeichen am Boden der Zelle verschwinden. Nur noch die Spitzen sind zu sehen und es ist nicht mehr eindeutig zu erkennen, für was diese Kreidestiche standen. Ansonsten hier in der Diesenbachstraße, Ecke Gräfestraße, einige Passanten, die Sonne auf der rechten Straßenseite und ein Karren voller Kinder kommt hier gerade an und wird in den Hort Spreepiraten gezogen. Noch ein Bollerwagen, ein Kinderwagen, ein paar Fahrräder. Ja, ansonsten hier in der Diefenbachstraße keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.